Von 1975 stammt diese Aufnahme Genesis mit Hairless Heart von ihrer Archivbox 1967 bis 1975. Darauf zu hören ist die typische Gitarre von Steve Hackett, die Ebow-ähnliche Klänge erzeugt. Aus dem gleichen Jahr stammt die LP A Night at the Opera von Queen. Brian May, der immer schon für seine Gitarrensounds bekannt war, spielt hier den Ebow oder mit dem Ebow auf seine sehr virtuose Weise.